Besuch. Er ist dort und dann doch ein Jahr. Man legt die Karte auf den Rechner. Er ist ein Mensch, ist ein selbstvolles Brot. Doch mit dem schwarzen Stern an seiner Brust. So geht er auf jede Demo. Denn eins ist ihm klar. Die Bullen brüllen ihn zuerst und nicht auf sich. Und jetzt kommt noch ein Mini-Jazz. Und mit Verlassen und Schleinen lernen. Den Bullen ist er nicht mehr unbekannt. Und sein Bild ist ganz schön lang an der Bar. Er ist dort und dann doch nicht da. Man hält ihn gar aus den Löchern. Er ist ein Mensch, ist uns selbst vor dem Fuß. Und trägt den schwarzen Stein an seiner Brust. Nicht die 20.000 Bullen. Auf denen wurde sie lang. Nicht die 20.000 Knüppel in ihrer Hand. Und nicht die vielen Knarren und die vielen Granaten. Nicht die vielen Panzer und nicht die vielen Soldaten. Sondern er ist tot und ein Verbrecher. Man nennt ihn Karl aus Regelrecher. Er ist ein Maschist und selbstbewusst. Und trägt die schwarzen Stern an seiner Brust. Yeah! Er ist tot und ein Verbrecher. Man hält ihn gerade aus dem Gewässer. Er ist ein Mensch, ist uns erst bewusst. Und trägt den schwarzen Stern an seiner Brust. Er ist tot und ein Verbrecher. Man nimmt die Karte aus dem Rächer. Er ist ein Narzisst und selbstbewusst.